Kapitel 2. René Benko gibt sich seriös. Der Immobilienmann dringt in die höchsten politischen Kreise und die Wirtschaftselite vor. Roland Berger ist ein bekannter Mann in Berlin. Der Gründer der gleichnamigen Beratung hat schon Bundeskanzler Helmut Kohl geholfen und zur Zeit der Wiedervereinigung die Treuhandanstalt miterfunden, war eng mit dessen Nachfolger Gerhard Schröder und selbst Angela Merkel, die Anfang der 2010er Jahre die Regierung anführt und von selbstbewussten Alpha-Männern wenig hält, hört gelegentlich auf seinen Rat. Wer sich mit Roland Berger in Berlins Politpromi-Lokal Borchardt am Gendarmenmarkt sehen lässt, der will gesehen werden. Im Jahr 2013 setzen sich René Benko und Roland Berger an einen der weißgedeckten Tische. Man isst teuer bürgerlich im Borchardt, ein den ganzen Teller ausfüllendes Wiener Schnitzel gehört zu den beliebtesten Gerichten. Gelegentlich kommt einer der anderen Gäste um die Mittagszeit an den Tisch und begrüßt Berger, der dann den jungen Mann und erfolgreichen Unternehmer an seiner Seite vorstellt. Gerade ist Benkos Signa bei der Warenhauskette Karstadt eingestiegen und sollte bald alle Anteile vom gescheiterten US-Unternehmer Niklas Berggruen übernehmen. So wird Benko auf einen Schlag zu einem hochrelevanten Immobilieninvestor in deutschen Innenstädten. Roland Berger, der damals ein Vermögen von etwa 500 Millionen Euro besitzt, hat Benko selbst erst vor kurzem kennengelernt und ist eingestiegen in dessen Immobiliensparte Signa Prime Selection. Der ehemalige Bildchef Hans-Hermann Tietje hatte Berger den aufstrebenden Unternehmer empfohlen. Der gelernte Boulevardjournalist Tietje, ein Liebhaber dicker Zigarren und breitbeinigen Auftretens, leitete damals die Berliner PR-Agentur WMP Eurocom, die viele Reiche und Mächtige beriet. Genauso wie Berger war auch der frühere Porsche-Chef Wedelin Wiedeking Teilhaber bei WMP Eurocom und Wiedeking geriet ins Schwärmen über den findigen Österreicher. Steil seien die Wachstumsraten und satt die jährlichen Dividenden aufs eingesetzte Kapital. Berger investiert erst 5 Millionen Euro, verdoppelt dann bald auf 10 Millionen bei der nächsten Kapitalerhöhung. Später steigt er mit weiteren Millionen ins Retail-Geschäft ein und auch in die Signa Development, die im Projektgeschäft unterwegs ist. Eine mittlere zweistellige Millionensumme kommt so bald zusammen. Jedes Jahr gibt es 6% Rendite aufs eingesetzte Kapital, gleichzeitig erhöht sich der Wert der Anteilsscheine drastisch. Kosten sie Berger am Anfang etwa 20 Euro das Stück, sind sie knapp 10 Jahre später über 80 Euro wert, jedenfalls auf dem Papier. Beide, Wiedeking wie Berger, mögen riskante Investments mit hohen Renditen und sie trauen sich zu, mit selbstbewussten Unternehmern umzugehen. Sie sind genau das Investorenmaterial, das Benko nun braucht, nachdem er sich, zumindest nach außen, notgedrungen von Investoren wie dem Diamantenhändler und Minenbesitzer Benny Steinmetz trennen muss. Der hat zwar Geld, aber auch ständig Probleme mit der Justiz. Und etliche Banken haben Benko klargemacht, dass sie der Signa kein Geld mehr geben würden, sollte Steinmetz dort weiter eine Rolle spielen. Der Israeli sollte Jahre später in Genf denn auch zu einer Haftstrafe wegen Bestechung verurteilt werden. Berger und der ehemalige Porsche-Chef Wiedeking sind da als Investoren von ganz anderer Qualität. Wiedeking ist zwar mit dem Versuch der VW-Übernahme gescheitert und daraufhin gefeuert worden, aber er hat nun sehr viel Zeit und auch Geld. Spätestens seit dem erzwungenen Ausscheiden bei Porsche 2009 ist er ein wohlhabender Mann. 50 Millionen Euro Abfindung nahm er mit. Das sind in den Dimensionen, in denen Benko schon damals denkt, zwar keine riesigen Summen. Aber für Wiedeking gilt das Gleiche wie für Berger, dem schnell klar war, dass das Wertvollste, was Benko von mir wollte, nicht mein Geld war, sondern mein Name. Zwar habe er selbst keine Werbung für Benko gemacht, aber dem Österreicher zugleich gesagt, er könne ja nicht verhindern, wenn der mit ihm renommiere. Benko spricht von Wiedeking schon mal als engen Freund. Der Manager hat sich nicht nur mit 3% an Benkos Immobiliengesellschaft Signa Prime Selection beteiligt, er beaufsichtigt sie sogar als Aufsichtsrat. Roland Berger sichert sich ebenfalls 3%, geht aber nur in den haftungsrechtlich unbedenklicheren Beirat. Berger hat viel Erfahrung mit unternehmerischen Grenzgängern, so hat er damals etliche Millionen Euro in einen anderen Jungunternehmer investiert, der oft am Rande der Legalität und der Pleite arbeitet. Lars Windhorst und dessen Sapinda-Gruppe, die später als Investor beim Fußballverein Hertha BSC einer breiteren Öffentlichkeit bekannt werden würde. Berger ist schnell zu begeistern, wenn innovative Geschäftsmodelle hohe Renditen versprechen. Risiken nimmt er in Kauf. So ging er zu der Zeit auch mit zwei Kompagnons eine Geschäftsbeziehung ein, die sich als verlustreich erwies. Mit dem Investmentbanker Florian Lahnstein und dem Ex-Bertelsmann und zwischenzeitlichem Karstadt-Boss Thomas Mittelhoff brachte Berger den ersten SPAC nach Europa. Der Name steht für Special Purpose Acquisition Company. Dabei platzieren Unternehmer zunächst eine Firma an der Börse, die aber noch kein Geschäft hat, sondern nur eine leere Hülle darstellt.